Stürzen wir uns gleich auf das Wort. Ich habe euch viel zu erzählen und es wird euch ein Segen sein. Das ist eine dieser Predigten, bei denen ich spüre, dass der Herr möchte, dass wir sie immer und immer wieder hören. Ganz besonders in Zeiten der Prüfung. Dazu komme ich später. Aber lesen wir zuerst einmal 1. Korinther 10. Das ist ein sehr bekannter Vers. Es gibt ein Programm, das einem dabei hilft, Bibelverse zu lernen. Und dieser Vers ist einer der ersten, die man lernt. Also, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Seht ihr, ich zitiere die Version, die ich auswendig gelernt habe. Ich erinnere mich immer noch an die kleinen Kärtchen, mit denen man die Verse auswendig lernt, damit man sich in Zeiten der Anfechtung daran erinnert. Der Gedanke dahinter ist also, dass man sich an diesen Vers erinnert, wenn man versucht wird zu sündigen. Und das Wort für Versuchung heißt Perasmos. Es bedeutet aber nicht nur die Versuchung zu sündigen, sondern auch Prüfung. Eine Prüfung. Perasmos bedeutet auch Prüfung. Wenn dir die Ärzte eine schlechte Diagnose stellen, dann ist das eine Prüfung in deinem Leben. Wenn du erfährst, dass es geschäftlich nicht gut aussieht und du schlechte Berichte bekommst, dann ist das eine Prüfung deines Glaubens. Wenn du hörst, dass dein Kind etwas Schlimmes getan hat, dann ist das auch eine Prüfung für deinen Glauben. Und das alles steckt in diesem griechischen Wort Perasmos. Es kann Versuchung bedeuten, also Aufforderung zur Sünde, zum Bösen. Oder auch Prüfung. Es ist das gleiche Wort. Es wäre einfacher, wenn es zwei Wörter wären, aber es gibt nur eines. Wir müssen also aus dem Zusammenhang erkennen, ob es um Versuchung zur Sünde geht oder um Prüfungen, also die Schwierigkeiten im Leben, durch die man immer mal wieder geht. Schauen wir uns also den Vers an. Und dann entscheidet. Es hat euch bisher nur menschliche Versuchung, ich benutze das hier als Synonym, oder Prüfung betroffen. Gott aber ist treu, Halleluja. Diese vier Wörter sind mehr als genug. Dann könnt ihr beruhigt sein. Seht ihr, Freunde, es hängt nicht von unserem Glauben ab. Unser Glaube ist wichtig, ja, ohne Glauben ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Aber es hängt nicht von unserem Glauben ab, sondern von der Treue Gottes. Durch Glauben erhielt Sarah die Kraft, schwanger zu werden. Weil sie den für treu achtete, sie betrachtete nicht sich selbst als gläubig, sondern ihn als treu. Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht oder geprüft werdet. Denkt daran, wir verwenden es als Synonym. Versucht oder geprüft, sondern er wird zugleich mit der Prüfung auch den Ausgang schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Das scheint ein Widerspruch zu sein. Mit der Prüfung wird er einen Ausweg schaffen, sodass ihr sie ertragen könnt. Wenn man etwas erträgt und geduldig ausharrt, bedeutet das normalerweise, dass die Probleme bleiben, dass es keinen Ausweg gibt. Wenn man einen Ausweg aus der Prüfung findet, ist die Prüfung vorbei. Dann hat man ja einen Ausweg gefunden. Das scheint also ein Widerspruch zu sein. Wie kann man etwas ertragen, wenn es einen Ausweg gibt? Wir sollen hier also etwas lernen, das ein Segen für euch sein wird. Hier steht, mit der Prüfung. Seid ihr nicht auch froh, dass Gott uns verspricht, mit jeder Prüfung einen Ausgang zu schaffen? Und das Wort, das hier mit Ausgang übersetzt wird, ist auf Griechisch das Wort Ekbasis. Ich weiß, es klingt japanisch, aber es ist griechisch. Ekbasis, okay? Ek bedeutet heraus und Basis heißt gehen. Es heißt also wörtlich herausgehen, verlassen. Ein griechisches Wort, das man mit Ausgang oder Ausweg übersetzen kann. Dort, wo man hinausgehen kann. Ekbasis. Das ist also ein Wort. Ausgang ist eine Übersetzungsmöglichkeit. In anderen Übersetzungen steht manchmal zum Beispiel, er wird euch einen Ausweg schaffen. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen. Deswegen habe ich lange gedacht, es wäre einfach so, dass Gott uns in seiner Treue bei jeder Versuchung, die uns begegnet, was es auch sein mag, immer einen Ausweg schaffen wird. Aber dann habe ich herausgefunden, dass es im Griechischen nicht ein Ausweg ist, ohne dass wir wissen, was dieser eine Ausweg ist. Einige von euch erleben vielleicht gerade eine Prüfung. Das ist nicht schön, es tut weh. Es geht um geliebte Menschen. Vielleicht hast du gerade eine depressive Phase. Depressionen. Vielleicht denkst du daran, dein Leben zu beenden. Tu das nicht. Die heutige Predigt wird dich befreien. Sein Name ist Jesus. Wenn du gerade so etwas durchmachst, dann sage ich dir, Gott hat die Antwort für dich. Wisst ihr, wann ich diese Erkenntnis hatte? Meine letzte Erkenntnis hatte ich, als ich diese Predigt vorbereitet habe. Ich musste mich zwingen, nicht in meinem Arbeitszimmer herumzuspringen, weil ich sonst mit dem Kopf durchs Dach gesprungen wäre. Ich sage euch, es war wunderbar. Und ich werde euch das alles anhand des Griechischen und am Kontext zeigen. Wenn ihr also Griechisch könnt und zu meinen wunderbaren Kritikern gehört, Halleluja, dann könnt ihr es im Griechischen überprüfen. Bei den anderen entschuldige ich mich für das Griechisch. Ich weiß, es behindert den Fluss, aber wir predigen zu Millionen Menschen. Und wenn darunter Theologen sind, dann begrüße ich das sehr, denn eine gute Predigt wird auch der wissenschaftlichen Bewertung standhalten. Amen. Aber zuallererst möchte ich euch noch sagen, es geht nicht um irgendeinen Ausweg. Im Griechischen steht hier ein bestimmter Artikel. Der Ausweg. Der Ausgang. Der Weg nach draußen, der Ekbasis. Wenn du Wissenschaftler bist, dann schlag es nach, okay? Manche Übersetzungen sind hier nicht sehr genau. In unserer Übersetzung aber steht den Ausgang. Das ist richtig. Denn wenn wir ein sagen, bedeutet das, dass es für jede Prüfung einen Ausweg gibt. Das kann jedes Mal ein anderer Weg sein. Ein Ausweg kann jedes Mal ein anderer sein. Versteht ihr? Es gibt immer einen Weg, es gibt immer einen Ausweg, immer eine Tür. Das ist ganz allgemein gesprochen. Man weiß nicht, welcher Weg genau es ist. Aber wenn wir der Ausweg sagen, meinen wir etwas ganz Bestimmtes. Hört ihr, Freunde? Dann meinen wir etwas Bestimmtes. Und was ist dieser Ausweg? Der Ausweg? Als einmal ein großer Mann Gottes starb, Sir Walter Scott, wusste er, dass er in den Himmel gehen würde. Und er lächelte seinen Schwiegersohn an und sagte zu ihm, hol mir das Buch. Er hatte tausende Bücher in seiner Bibliothek, aber er sagte, hol mir das Buch. Sein Schwiegersohn fragte, welches? Und er erwiderte, das Buch. Es gibt nur das Buch. Er meinte die Bibel. Wenn wir also der sagen, bedeutet das, dass es keinen anderen Weg gibt. Jesus ist nicht ein Weg. Er sagt selbst, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ani ha derek. Wenn Sie Derek heißen, das bedeutet Weg auf Hebräisch. Ani ha emet, die Wahrheit. Ani ha chaim, das Leben. Das. C.S. Lewis sagt, Jesus ist entweder der größte Lügner, den es gab, oder er ist das, was er von sich sagt. Man kann nicht sagen, er war ein guter Mensch. Man kann nicht neutral bleiben und sagen, er ist nicht der menschgewordene Gott, aber er war auch kein schlechter Mensch. Er war ein guter Mensch. Er hat sich einfach geirrt. Das kann keiner sagen. Entweder hat Jesus gemeint, was er gesagt hat, oder nicht. Und dann hat er gelogen. Denn er hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Das der ist also ein bestimmter Artikel. Übrigens, ich habe vor langer Zeit entschieden, dass er gemeint hat, was er sagt. Und wir sehen das Ergebnis derer, die ihm glauben. Es ist also der Ausweg. Der Schreiber muss sich etwas dabei gedacht haben. Und das finden wir im Kontext. Es steht alles im Kontext. Aber schauen wir uns zuerst noch das an. So dass ihr sie ertragen könnt. Was bedeutet sie ertragen? Das Wort sie ist hier eingefügt worden. Im Originaltext ist es also nicht vorhanden. Und das Wort ertragen heißt auf Griechisch hupophero. Alles klar soweit? Okay, hupophero. Was bedeutet das? Hupo heißt unter. Wenn etwas unter etwas kommt, heißt das Hupo. Und Phero heißt getrieben werden, wie ein Schiff, das auf einem Fluss fortgetrieben wird. Ich habe in meiner Bibliothek viele Wörterbücher. Und in einem dieser Wörterbücher, es ist also nicht meine Erfindung, steht, dass Hupophero so viel bedeutet wie von der Unterströmung eines Flusses weggetragen werden oder vor einer Gefahr in Sicherheit gebracht werden. Es geht also nicht darum, die Last zu tragen, die auf uns liegt. Nein, der Gedanke dahinter ist, dass der Ausweg darin besteht, dass Gott mehr von seinem Geist freisetzt, um uns aus der Gefahr herauszutragen. Er bringt uns in Sicherheit. All diese Worte stammen nicht von Pastor Prince, okay? Sie stehen in einem der Wörterbücher, die ich besitze. Ich habe es Wort für Wort für euch abgeschrieben. Unterströmung eines Flusses, denn das Wort Hupo bedeutet unter und Phero heißt in Sicherheit gebracht werden. Vor einer Gefahr in Sicherheit gebracht werden, preist den Herrn. Und jetzt zurück zu der Offenbarung, 1. Korinther 10, Vers 13. Gott wird einen Ausweg schaffen, sodass ihr getragen und in Sicherheit gebracht werdet. Wie ist also der Kontext? Schaut her. Ihr seht jetzt meine Bibel und meine Finger. Das ist der Kontext. Ich habe mir extra vorher die Fingernägel geschnitten. Vers 13 bis 16. Seht ihr? Das ist die Old King James. Die benutze ich häufig. Schauen wir uns den Kontext an. Nur zwei Verse später, Vers 16, geht es um den Kelch des Segens, den wir segnen. Ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Und ich so, hä? Es geht hier um Prüfungen, um den Ausweg, dass Gott den Ausweg schaffen wird und dass wir von der Gefahr in Sicherheit gebracht werden. Und dann heißt es zwei Verse später, ich rede ja mit Verständigen, beurteilt ihr, was ich sage. Mit anderen Worten, man braucht dafür Erkenntnis. Er sagt also, ich sage euch etwas, aber dafür braucht ihr Erkenntnis. Man braucht die Weisheit Gottes, geistliche Intelligenz. Seid ihr dafür bereit? Als Gott mir das gezeigt hat, habe ich mich natürlich zuerst geehrt gefühlt. Nur durch die Gnade Gottes können wir von ihm empfangen. Erinnert ihr euch an die Jünger in dem oberen Zimmer, denen Jesus erschien? Dann schenkte er ihnen Verständnis. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten sie nicht verstanden, dass er sterben und auferstehen würde. Doch nun schenkte er ihnen Verständnis. Herr Jesus, wir sind so sehr von dir abhängig, dass du uns Verständnis schenkst. Keiner von uns sollte denken, dass er klug sei. Weise ist, wer sich auf Jesus verlässt und darauf, dass Jesus uns Verständnis schenkt, sobald wir die Bibel aufschlagen. Hier steht also, der Kelch ist die Gemeinschaft. In Vers 16 geht es um das Abendmahl. Und was ist damit? Was haben der Kelch und das Brot damit zu tun? Was hat das mit dem Ausgang zu tun? Mit dem Ausgang, dem Ekbasis, dem Ausweg aus ihrer Prüfung. Was hat es damit zu tun? Vorher, im Vers 14 steht, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Was steht da? Im gleichen Kapitel, in Vers 7 steht, werdet auch nicht Götzendiener, so wie etliche von ihnen, wie geschrieben steht, das Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken, und stand auf, um sich zu vergnügen. Er meint damit den Vorfall mit dem goldenen Kalb. Wisst ihr, was die Israeliten taten, nachdem sie es gemacht hatten? Sie setzten sich hin und aßen und tranken zu Ehren des goldenen Kalbes. Das war Götzendienst. Und sie standen auf, um sich zu vergnügen. Damit sind Orgien gemeint. Wir würden heute wilde Partys sagen. Nicht nur eine Feier, sondern eine wilde Party. Sie setzten sich hin und aßen. Es geht hier also darum, zu Ehren eines fremden Gottes, also eines Götzen, zu essen und zu trinken. Versteht ihr den Zusammenhang? Es geht um das Abendmahl. Versteht ihr das? Wenn man im gleichen Kapitel zurückgeht, steht da, die Israeliten haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und alle denselben geistlichen Trank getrunken, denn sie tranken aus einem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Also wieder essen und trinken. Freunde, habt ihr gewusst, dass alles, was dem Menschen passiert, damit anfing, dass der Mensch gegessen hat? Habt ihr gehört, was ich gesagt habe? Adam machte seinen großen Mund auf. Punkt 1. Und aß genau das, was Gott ihm verboten hatte. Man kann also sagen, dass jeder Fluch und alles Böse in der Welt davon kommt. Alles, worüber sich unsere Regierungen Sorgen machen. Wirtschaftskrisen, Erdbeben, Schwierigkeiten. Gott hat die Erde nicht so geschaffen. Gott betrachtet den Tod sogar als Feind. Gott hasst den Tod. Gott hasst die Sünde. Und wisst ihr, was Gott mit der Sünde gemacht hat? Er hat sie auf Jesus gelegt. Gott liebt Sünder. Wie sehr hasst Gott die Sünde? So sehr, wie er den Sünder liebt. Lasst mich das erklären. Jemand, den du sehr liebst, hat Krebs. Liebst du den Krebs? Natürlich nicht. Aber der Krebs ist in dem, den du liebst. Frage: Wie sehr hast du den Krebs? Das lässt sich mit einer anderen Frage beantworten. Wie sehr liebst du diesen Menschen? Denn so sehr du diesen Menschen liebst, so sehr wirst du den Krebs hassen. Gott liebt uns also, aber er hasst die Sünde. Und Gott hasst die Sünde, weil Gott uns liebt. Die Sünde zerstört alles Gute, Harmonische, Friedliche, Gesunde und Lebensspendende, das Gott dir und deiner Familie geben will. Gott ist kein Spielverderber. In seiner Gegenwart herrscht Freude in Fülle. Freuden, die ewig sind. Als Jesus in dem Obergemach war, wusste er, dass er wenige Stunden später verraten werden würde. Er schickte Judas sogar los. Und es war Nacht, als Judas losging. Was für eine poetische Art, das auszudrücken. Es war Nacht. Und Jesus schaute seine Jünger an und sagte: Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe. Könnt ihr euch vorstellen, dass das jemand sagt, der aussieht, als hätte er in eine Zitrone gebissen? Dies habe ich zu euch geredet, damit meine Freude in euch bleibe. Petrus hätte wahrscheinlich gesagt: Herr, ich glaube, du brauchst sie mehr als wir. Du kannst jedes bisschen gebrauchen. Ich glaube, wir haben unsere eigenen Probleme. Denkt also nicht so von Jesus. Denkt an jemanden, der stark ist und lächelt, obwohl er weiß, dass er in ein paar Stunden sein Leben für unsere Sünden hingeben wird. Er sah sie an und sagte: Jungs, ich habe euch das gesagt, damit ihr keine Angst habt. Frieden lasse ich euch. Meinen Frieden gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Ich habe euch all das gesagt, damit meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Aber Pastor Prinz, in der Bibel steht, dass er ein Mann der Schmerzen ist. Bruder, da du das ins Gespräch bringst, kannst du mir sagen, wo der Vers steht? Ich weiß es nicht. Ich sage es dir. Jesaja 53. Er wurde ein Mann der Schmerzen, weil er für uns litt. Das einzige Mal, dass er ein Mann der Schmerzen war, war am Kreuz und als er geschlagen und gegeißelt wurde. Es war ein Tauschgeschäft. Er nahm unsere Sünden und wir seine Gerechtigkeit. Er nahm unsere Schmerzen und wir seine Freude. Er wurde ein Fluch, damit wir gesegnet werden. Von der Sache mit dem Fluch habe ich mich noch nicht ganz erholt. Vor ein paar Wochen habe ich euch gesagt, dass es in Galater 3, Vers 13 heißt: Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch wurde um unsertwillen. Der Sohn Gottes wurde unsertwillen ein Fluch, um uns zu erlösen. Er hat nicht einfach den Fluch auf sich genommen, er wurde ein Fluch, damit der Segen Abrahams über uns alle kommen kann. Lasst das nicht umsonst geschehen sein. Hört ihr, Freunde? Er möchte also eine Gemeinde, die sich freut. So viel allein dazu. Ich will euch den Hintergrund dieses Kapitels zeigen, damit ihr seht, dass es hier um Essen und Trinken geht. Übrigens, wenn ihr den Rest von Kapitel 10 lest, geht es darin auch um Essen. Ob ihr nun esst oder trinkt oder sonst etwas tut, tut alles zur Ehre Gottes. Und deswegen sagt der Apostel Paulus im nächsten Kapitel, in 1. Korinther 11, denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, Brot nahm. Im nächsten Kapitel, 1. Korinther 11, ich habe vom Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe. In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, brach es und sagte: Das ist mein Leib, der für euch gebrochen wird. Genauso nahm er auch den Kelch, dankte und sprach: Das ist mein Blut, das vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Eine Frage: Warum musste Paulus in Kapitel 11 sagen: Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich auch euch überliefert habe? Er hätte auch zu Petrus oder Matthäus gehen können. Matthäus, Markus und Lukas haben in den synoptischen Evangelien aufgeschrieben, dass Jesus das Abendmahl einsetzte. Jesus instituted the communion, the Lord's Supper. Und doch fand der heutige, der verherrlichte, der aufgefahrene Herr Jesus das Abendmahl so wichtig, dass er dem Apostel Paulus eine persönliche Offenbarung dazu schenkte. Paulus selbst sagte: Ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch überliefert habe, dass der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde. Mit anderen Worten, er wusste es nicht von Matthäus, er wusste es nicht von Markus, Lukas oder Johannes, er hatte es vom Herrn erfahren. Glaubt ihr, dass der Herr Jesus im Himmel an der rechten Seite des Vaters es wichtig findet, dass wir eine Offenbarung dazu bekommen? Es gibt heute Gemeinden und Konfessionen, die das Abendmahl nicht mehr feiern. Manche feiern es alle 2 Monate, andere einmal im Monat. Manche nehmen nur das Brot. Ich sage euch, ich glaube, dass der Teufel damit versucht, den Ausweg klein zu halten. Er will ihn verstecken und uns davon ablenken. Hört ihr? Gehen wir zurück zum Kontext von 1. Korinther 10. Das war Vers 13. Und jetzt? Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Der Zusammenhang ist also klar, denn auf einmal redet er über das Abendmahl. Wenn man den Apostel Paulus kennt, dann weiß man, dass er sehr systematisch lehrt. Er war sehr intelligent. Aber in der Bibel wird alles von Gott gelenkt. Jeder Vers hat einen Zusammenhang. Ich habe euch die Verse vorher gezeigt. Sie setzten sich, um zu essen und zu trinken, und standen auf, um sich zu vergnügen. Vers 16. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes des Christus? Bei Gemeinschaft steht hier Koinonia. Es bedeutet Verbundenheit oder Mitgliedschaft. Aber es ist noch mehr als das. Du kannst mit mir Gemeinschaft haben, obwohl wir uns erst gestern kennengelernt haben. Wir haben Gemeinschaft und trinken gemeinsam eine Tasse Tee. Das ist eine Art Verbundenheit. Aber das Wort hier bedeutet auch vertraut. Es bedeutet ein vertrautes Teilnehmen. Hört ihr? Dieses Wort kann auch für Mann und Frau verwendet werden, wenn sie miteinander allein sind. Wenn sie Dinge zueinander sagen und Dinge tun, die niemand anderen etwas angehen. Das ist ein vertrautes Anteilnehmen an Gedanken, Körper, Seele und Geist. Darum geht es im Abendmahl. Könnt ihr mir folgen? Werdet ihr gesegnet? Behaltet das im Hinterkopf. Was ist das? Das Abendmahl. Und das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes des Christus? Denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib, denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Damit meint er nicht, dass wir alle gegenseitig Teil aneinander haben. Einige lehren, dass das Brot der Leib von Christus sei. Nein, nein, nein. Jesus hat nie gesagt, das ist mein mystischer Leib. Auch wir sind der Leib, ja. Aber als Jesus das Brot und den Kelch mit dem Wein nahm, meinte er seinen physischen Leib. Das ist mein Leib. Er bezog sich nicht auf einen mystischen Leib der Zukunft. Hier steht ganz genau, denn es ist ein Brot, so sind wir, die vielen, ein Leib. Denn wir alle haben Teil an dem einen Brot. Mit anderen Worten, wir sind heute ein Brot und ein Leib, weil wir alle am Leib von Jesus teilhaben. Seht das Israel nach dem Fleisch. Wir gehen zurück zum alten Israel. Seht das Israel nach dem Fleisch. Wenn sie ein Opfer brachten, stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Ich sage euch etwas. Wenn ihr an etwas leidet, wenn man euch eine Diagnose gestellt hat, dann ist es in eurem Interesse, am Nutzen des Kreuzes teilzuhaben. Ihr fragt nun, wie mache ich das? Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Der Altar ist das Kreuz. Der Altar damals im Tempel von Israel mit seinen 4 Ecken war ein Bild für das Kreuz. Dorthin wurden die Lämmer, der getötete Stier und all die anderen Opfertiere gelegt. Dorthin wird das Brandopfer gelegt. Und er hat 4 Ecken, denn sein Antitypus würde eines Tages Jesus am Kreuz sein, dessen 4 Ecken nach Norden, Süden, Osten und Westen zeigen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass das Kreuz für alle 4 Himmelsrichtungen der Erde gilt. Also vergesst nicht, der Altar steht für das Kreuz. Und wie kann ich daran teilhaben? Die Millionenfrage in der christlichen Gemeinde ist, ich weiß, dass er nicht nur meine Sünden, sondern auch meine Krankheiten getragen hat, aber wie kann ich daran teilhaben? Wie bekomme ich Zugang dazu? Wie werde ich Koinonia, ein vertrautes Mitglied, ein Beteiligter dessen, was dort geschah? Wie nehme ich den Nutzen von Blut und Brot in Anspruch? Wie? Seht das Israel nach dem Fleisch. Stehen nicht die, die essen, in Gemeinschaft? Mit anderen Worten, wenn du das Brot isst und aus dem Kelch trinkst, wirst du Teil dessen, was Jesus am Kreuz getan hat. Hört ihr, Freunde? Ich will euch ein paar Zeugnisse vorlesen, wenn die Zeit reicht. Vielleicht auch nur eines. Aber es wird euch segnen. Das hier ist von Joshua aus Großbritannien. Ich wurde mit 9 Jahren gerettet, aber in der Gemeinde ging es eher darum, wie man als guter Christ lebt, als darum, die Gnade von Jesus anzunehmen. Ich fühlte mich wie ein Heuchler, weil ich ohne Erfolg versuchte, meine Schuld- und Schamgefühle zu bekämpfen. Deswegen lebte ich als Teenager und Erwachsener viele Jahre von Gott getrennt. Vor 4 Jahren fing ich wieder an, zum Gottesdienst zu gehen. In einem Hauskreis erzählte mir jemand von Joseph Prince Ministries. Ich fing an, die Predigten von Pastor Prince zu schauen, so oft ich konnte. Langsam fing die Botschaft der Gnade von Jesus an, mein Herz zu heilen. Je mehr ich hörte, desto mehr wurden die falschen Glaubensvorstellungen durch das Evangelium ersetzt. 6 Monate lang brach ich jedes Mal in Tränen aus, wenn ich von der Gnade und Wahrheit hörte, die Jesus uns durch seinen Tod geschenkt hat. Obwohl ich als Kind gerettet worden war, habe ich nur selten jemandem von meinem Glauben erzählt, weil ich mich wie ein Heuchler fühlte. Jetzt erzähle ich jedem von der Gnade von Christus, der bereit ist, zuzuhören. Eines Sonntags habe ich sogar ein Zeugnis in meiner Gemeinde gegeben. Ich hatte 26 Jahre lang schmerzhafte Warzen an meinen Fußsohlen. Ich probierte alle medizinischen Mittel aus, um sie loszuwerden, darunter auch schmerzhafte Laseroperationen, aber nichts half. Als ich vor einiger Zeit zu einem Grillfest eingeladen war, fragte ich, ob wir zusammen das Abendmahl feiern können. Ich hatte die Predigten von Pastor Prince über die heilende Kraft des Abendmahls geschaut und sein Buch über das Abendmahl gelesen. Ich erzählte den anderen von meinem neu entdeckten Glauben an die Bedeutung davon, den Leib des Herrn und die Abendmahlselemente zu unterscheiden. Nachdem wir gemeinsam das Abendmahl gefeiert hatten, beteten wir und sangen Lieder über das Opfer und die Liebe unseres Herrn. Ich verfluchte im Gebet die Warzen an meinen Füßen, die sich mittlerweile auch auf meine Hände ausgebreitet hatten. Einige Wochen später, vergesst nicht, er hatte 26 Jahre darunter gelitten. Einige Wochen später waren die Warzen an meinen Händen verschwunden. In den darauffolgenden Wochen wurden auch meine Füße geheilt. Ich habe nun keinerlei Warzen mehr. Alle Ehre sei Jesus. Das passiert nicht, wenn ihr sagt, ich versuche es mal mit dem Abendmahl. Es geht nicht darum, es zu versuchen, sondern darum, zu glauben. Hört ihr? Es geht nicht darum, es abzuarbeiten. Dann ist es bedeutungsleer. Und wenn wir nicht aufpassen, nehmen wir es auf unwürdige Weise. Gehen wir zu 1. Korinther 11. Deshalb, aus diesem Grund, diesem einen Grund. Ich kenne Christen, die sagen, wir müssen einander die Hände auflegen und dies und jenes gebieten. Ja, auch das hat seine Berechtigung. Aber dann geht es normalerweise darum, bei Sündern Teufel auszutreiben und Kranke zu heilen. Und nicht bei Gläubigen. Die Gläubigen der Gemeinde des 1. Jahrhunderts scheinen eine von Gott geschenkte Gesundheit gehabt zu haben. Es ist besser, gesund zu sein, als geheilt zu werden. Ich sagte, es ist besser, gesund zu sein, als geheilt zu werden. Wenn du krank bist, lass dich heilen, aber bleib nicht dort. Lebe nicht von Heilung zu Heilung. Fang an, gesund zu bleiben. Die Gläubigen brachen also das Brot täglich in den Häusern. Täglich. Ihr habt mich nicht verstanden. Sie brachen das Brot täglich in den Häusern. Manche Leute denken, wir seien extrem, weil wir es einmal in der Woche tun. Die Urgemeinde in der Apostelgeschichte kam am ersten Tag der Woche zusammen, um das Brot zu brechen. Wer war dieses Mal der Gastredner? Der Apostel Paulus. Paulus hielt die Predigt. Aber wir lesen nicht, am ersten Tag der Woche kamen sie zusammen, um Paulus predigen zu hören. Nein, sie kamen zusammen, um das Brot zu brechen. Apostelgeschichte 20. Paulus predigte sehr lange. Sehr lange. Und ein junger Mann saß auf dem Fenstersims. Das Haus war 3 Stockwerke hoch. Das hat auch eine symbolische Bedeutung. 3 Stockwerke sind der 3. Himmel. Alle Gläubigen sitzen mit Christus im 3. Himmel. Uns wird auch der Name des jungen Mannes genannt. Warum? Weil er für die Gemeinde eine Bedeutung hat. Er hieß Eutychus. Jedes EU bedeutet auf Griechisch etwas Gutes. Eutychus bedeutet Glück. Er schlief ein, er hörte Paulus nicht mehr zu, fiel 3 Stockwerke tief und starb. Wie verliert die Gemeinde also ihr Glück? Eutychus, wenn sie Paulus nicht mehr zuhört. Ein andermal in der Apostelgeschichte war Paulus auf dem Schiff des Christentums, aber sie weigerten sich, auf Paulus zu hören. Als sie auf Grund liefen, sagte Paulus: Ihr hättet auf mich hören sollen. Wir sollen auf die paulinischen Offenbarungen hören, insbesondere die über die Gnade. Gott hat sie Paulus geschenkt. Die ganze Bibel ist von Gott eingegeben. Jede Bibelstelle ist wichtig, aber nicht alles ist für uns als Gemeinde aufgeschrieben worden. Manches ist für die Juden geschrieben, manches für uns. Und Paulus bekam vom Herrn etwas über das Abendmahl. Hört ihr? Gut, machen wir weiter. Der junge Mann fiel also hinunter. Übrigens, das ist eine gute Nachricht. Sie kamen zusammen, um das Brot zu brechen, nicht um Paulus predigen zu hören. Der Junge war also heruntergefallen und Paulus ging hinunter und nahm ihn in die Arme. Umhüllen wir die junge Generation mit der paulinischen Offenbarung. Schließen wir sie in die Arme, auch wenn sie tot sind. Umarmen wir sie. Sorgen wir dafür, dass sie die Wärme des Evangeliums der Gnade spüren. Und Paulus sagte: Macht euch keine Sorgen, sein Leben ist in ihm. Und er erweckte ihn von den Toten. Wenn so etwas in der Gemeinde passiert, sagen wir: Halleluja, preist Gott, loben und preisen Gott und schicken dann alle nach Hause. Paulus nicht. Paulus ging wieder mit allen hinauf, auch dem jungen Mann, den er auferweckt hatte, brachte das Glück wieder in den 3. Himmel hinauf, wo die Gemeinde sitzt, und dann brachen sie zusammen das Brot. Prioritäten. Das Wichtigste zuerst. Auch wenn jemand von den Toten auferweckt worden ist, gehen wir zurück und brechen das Brot. Vergessen wir nicht, woher die Kraft kommt. So war es in der ersten Gemeinde. Schlag es nach, wenn du Zeit dafür hast. Zum Beispiel, wenn du auf deinem eigenen weißen Thron sitzt und lies Apostelgeschichte 20. Es ist immer gut, eine Bibel neben seinem weißen Thron zu haben. Oder seinem pinken Thron. Oder grünen. Welche Farbe deiner auch hat. Was meinst du damit, Pastor Prince? Wer Ohren hat zu hören, der höre. Amen. Deshalb, aus diesem einen Grund, deshalb sind unter euch viele Schwache und Kranke und eine beträchtliche Zahl sind entschlafen. Entschlafen bedeutet sterben. Freunde, ich spreche es klar und deutlich aus. Sie sagten damals entschlafen. Für einen Gläubigen hat der Tod seinen Schrecken, seinen Stachel verloren. Jesus hat den Tod besiegt. Deswegen sagten sie über einen Gläubigen, er ist entschlafen. Ein Sünder stirbt, ein Gläubiger schläft, bis Jesus seinen Körper von den Toten auferweckt. Aber jetzt schaut her, deshalb, aus diesem Grund, nicht diesen Gründen, ich habe es auf Griechisch nachgelesen, das Wort hier steht in der Einzahl, sind viele, ich wünschte, er würde wenige sagen, viele Schwache und Kranke unter euch und viele sind entschlafen. Warum? Schauen wir uns den Vers davor an. Denn wer unwürdig isst und trinkt, also auf unwürdige Art und Weise, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Stell dir vor, du hast Malaria und ich sage zu dir, ich habe Chinintabletten, nimm sie. Aber du sagst, ich will nicht. Ich löse sie in Wasser auf und sage, trink das. Aber du sagst, nein, ich brauche kein Chinin. Dann trinkst du dir selbst zum Gericht, indem du nicht trinkst. Die Welt liegt im Sterben. Es ist nicht so, dass ihr erst sterbt, wenn ihr das Abendmahl feiert, nachdem ihr gesündigt habt. Nein, die Welt stirbt sowieso. Deswegen steht auch im gleichen Kapitel, dass Gott nicht will, dass wir mit der Welt verdammt werden. Diese Welt unterliegt einem göttlichen Urteil, das verhängt wurde, nachdem Adam sündigte. Und dieses göttliche Urteil beinhaltet Krankheit. Doch das Abendmahl ist der Ausweg. Es ist der Ekbasis. Hört ihr, Freunde? Weil er den Leib nicht unterscheidet. Das Problem war also, dass sie nur den Kelch kannten. In den meisten christlichen Konfessionen und Kirchen, und das sage ich schweren Herzens, wird das Abendmahl gefeiert, indem man das Brot und den Kelch zusammenwirft. Danke, Herr, dass du unsere Sünden vergibst und für unsere Sünden gestorben bist. Krankheiten werden selten erwähnt. Sie unterscheiden nicht den Leib des Herrn. Das Wort unterscheiden, diakrino, bedeutet, einen Unterschied zwischen Brot und Kelch zu machen. Warum wurde Jesus gegeißelt? Gott hat alles geplant. Warum hat Gott ihn nicht direkt ans Kreuz gehen lassen? Warum hat Pilatus ihn nicht gleich ans Kreuz geschickt? Warum musste er erst gegeißelt und dann gekreuzigt werden? weil wir durch seine Wunden geheilt sind. Hört ihr? Gott liebt dich. Gott will, dass es dir gut geht. Aber Pastor Prince, ich habe das Abendmahl schon gefeiert. Dann tu es noch einmal. Die Jünger feierten es täglich in den Häusern. Wisst ihr, wie oft das ist? Wisst ihr, wie viele Häuser das waren? Jedes Mal, wenn sie in ein neues Haus kamen und dort jemand krank war, feierten sie es wieder. Und es kam ihnen zugute. Sie feierten es nicht nur täglich, sondern in den Häusern. Und wie ich diese Jünger kenne, konnten sie Kilometer weit laufen, wie Jesus. Jesus ging alles zu Fuß, und zwar durch unwegsames Gelände. Das war sein Sportprogramm. Joggen wurde erst später erfunden. Zu Fuß gehen war das Sportprogramm von Jesus, über lange Strecken. Schreibt mir nicht deswegen, okay? Gut, deshalb sind viele, kehren wir das um. Wenn wir den Leib des Herrn unterscheiden, sein Körper wurde zerbrochen, damit mein Körper wieder heil wird. Jesus nimmt meinen hohen Blutdruck mit seinem Körper weg. Sein gesunder Körper wurde bestraft, damit mein Körper geheilt wird. So unterscheiden wir und essen auf würdige Weise. Gott sagt hier nicht, dass ein unwürdiger Mensch nicht essen darf. Es geht nicht um unwürdige Menschen, sondern um eine unwürdige Art und Weise. Das ist ein Adverb, okay? Ein Adverb beschreibt, wie eine Handlung ist. Es beschreibt das Verb. Es geht darum, wie wir essen. Sie haben nicht unterscheidend gegessen. Die Leute in der Gemeinde von Korinth haben eine Party gefeiert. Es wurde getrunken und sich vollgestopft. Beim Abendmahl herrschte Völlerei. Beim Abendmahl. In unserer Gemeinde ist es schwer, zu viel zu essen und sich zu betrinken, weil das hier unsere Abendmahlselemente sind. Da ist es schwierig, es unwürdig zu feiern. Unser Problem ist, dass wir es ohne Erkenntnis feiern. Und deswegen predige ich das, damit Menschen, die ein Problem haben, es wieder und wieder hören können. Wenn es dir gut geht, dann denkst du jetzt vielleicht, ich brauche das alles nicht. Glaub mir, du brauchst es. Amen. Deshalb, wir können es umkehren. Wenn wir den Leib des Herrn unterscheiden, sind viele stark, viele sind gesund und viele leben lange. Amen. Preist Gott. Jetzt kurz zu Jesaja 53. Das ist die Magna Carta des ganzen Alten Testaments, der Höhepunkt von allem. Das großartigste Kapitel des Buches Jesaja. Darin wird beschrieben, wie unser Herr Jesus für uns gelitten hat. Seid ihr nicht froh, dass er euch liebt? Schaut her. Ich möchte das noch ansprechen, denn es ist sehr wichtig. Jesus ist nicht ermordet worden. Er hat gesagt, ich habe die Macht, mein Leben hinzugeben, und ich habe die Macht, es wieder zu nehmen. Niemand kann mir diese Macht nehmen. Deswegen haben sie mehrere Male versucht, ihn zu steinigen, es aber nicht geschafft. Er ging mitten durch sie hindurch. Sie haben mehrmals versucht, Jesus zu töten, aber sie konnten es nicht, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Er hat die Macht. Als man ihn im Garten Gethsemane verhaften wollte, kamen kräftige Soldaten mit Schwertern daher und schwangen ihre Knüppel. Eine ganze Kohorte war ausgerückt, um ihn zu verhaften. Er fragte, wen sucht ihr? Sie sagten, Jesus von Nazareth. Und dann lesen wir in der Bibel, trat er vor und sprach den ehrfurchtgebietenden, majestätischen Namen Gottes aus, den Gott Mose offenbart hatte, ich bin. Als sie sagten, wir suchen Jesus von Nazareth, trat er vor, ich bin. Mose fragte Gott, wer soll ich sagen, hat mich gesandt? Und Gott sagte, ich bin, der ich bin. Und hier sagt er, ich bin, ich bin. Und die Soldaten kippten nach hinten um. Das ist Macht. Er wurde nicht festgenommen, weil er nichts dagegen tun konnte, sondern weil er es zuließ. Und dann sagte er, ihr habt mich gefunden, lasst meine Jünger gehen. Hört ihr, Freunde? Ich glaube, dass er sein Leben am Kreuz hingegeben hat. Unter anderem war es das, was den einen Dieb davon überzeugte, dass dieser Mann anders war. Das brachte den brutalen, abgebrühten römischen Hauptmann am Kreuz dazu zu sagen, dieser ist der Sohn Gottes gewesen. Freunde, ich sage euch, Jesus hätte nicht sterben müssen, aber er hat uns so sehr geliebt. Er hat uns so sehr geliebt. Deine Schmerzen sind ihm nicht gleichgültig. Es geht nicht nur darum, dass unsere Leiden später einmal dort in der Herrlichkeit vorbei sein werden. Nein, er möchte, dass du geheilt wirst. Er möchte, dass du gesund bist. Er möchte, dass du stark bist. Hast du das schon erreicht, Pastor Prince? Ich sehe das bei Christen nicht. Ich will euch etwas über Gott erklären. Wir bekommen viele Zeugnisse von Menschen, die anfangen, das zu entdecken. Und die größten Zeugnisse, die uns erreichen, stammen von Menschen, die von Drogenabhängigkeit, Pornosucht oder Depression befreit worden sind. Indem sie bekannt haben, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Sie haben erkannt, dass Jesus ihre Sünde auf sich genommen hat und haben dafür Jesus als ihre Gerechtigkeit angenommen. Das ist ein göttlicher Tausch. Es wurde immer besser, je mehr sie es bekannt haben. Dein Gefühl sagt dir, nein, du bist pornosüchtig. Aber vor Gott bist du die Gerechtigkeit Gottes in Jesus Christus. Dein Kopf sagt dir, du brauchst jetzt Alkohol, du brauchst ihn. Du wirst nie ohne ihn auskommen. Aber Gott schaut dich an und sagt, du bist meine Gerechtigkeit in Christus. Wir hören so viele Zeugnisse von Menschen, die das erleben. Geht auf josephprince.com und klickt auf Zeugnisse. Dort könnt ihr es selbst nachlesen. Es gibt so viele Menschen, die sogar bekennen, ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus, während sie sündigen. Und auf einmal ist die Sucht nach Pornos, nach Alkohol oder nach Drogen verschwunden. Die Depressionen sind einfach weg. Hört ihr? Ich will damit Folgendes sagen. Selbst wenn es in deinem Leben noch Symptome der Sünde gibt, musst du dich nicht mit der Sünde identifizieren, denn das bist du nicht. Wenn du wiedergeboren bist, bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Identifiziert euch immer mehr damit, wer ihr seid. Das heißt nicht, dass ihr dann nie mehr sündigt, aber es wird immer weniger werden. Hört ihr, Freunde? Es wird weniger, je mehr wir uns mit der Wahrheit identifizieren. Und das ist die Wahrheit. Aber Pastor Prince, ich fühle mich so schmutzig. Ich will all diese falschen Sachen. Wie kannst du dann sagen, ich sei die Gerechtigkeit Gottes? Bist du wiedergeboren? Ja, dann bist du die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Es ist wie bei diesem Mann, der heiratete. Er nahm den Pastor zur Seite und sagte, Pastor, ich fühle mich aber nicht verheiratet. Und der Pastor schüttelte ihn. Sie sind verheiratet. Wenn ich dieser Pastor wäre, würde ich ihn nicht nur schütteln. Ich würde ihn durchschütteln. Wir werden also weniger sündigen, je mehr wir uns damit identifizieren, dass wir die Gerechtigkeit Gottes in Christus sind. Auch wenn es Sünde in unserem Leben gibt. Es wird immer weniger und weniger werden. Jetzt schaut her. Genauso ist es, wenn ihr euch damit identifiziert, dass Jesus eure Krankheiten auf sich genommen hat. Fangt damit an. Es ist die Wahrheit. Und je mehr ihr das tut, je mehr ihr das Abendmahl feiert, desto weniger werdet ihr krank werden. Es wird weniger und weniger. Mein Rat ist also, fang jetzt damit an. Fang an, dich mit der Wahrheit zu identifizieren. Der Heilige Geist wird auch Geist der Wahrheit genannt. Wahrheit. Warum? Was passiert, wenn du einer Lüge glaubst? Der Teufel sagt zum Beispiel, du bist schmutzig, du bist unrein. Also gehst du zu Gott. Oh Gott, ich habe wieder gesündigt. Dabei habe ich letztes Mal versprochen, es nicht mehr zu tun. Ich bin so unrein. Dann kann der Heilige Geist nichts tun. Er sitzt tatenlos da. Er kann kein Zeugnis ablegen, weil du lügst. Das sind alles Lügen. Es sind Lügen. Ihr wisst, wer der Vater der Lüge ist, oder? Und je mehr du diese Lügen aussprichst, aber ich fühle mich so. Bitte sehr, sag, was du fühlst und nicht, was Gott sagt. Wisst ihr nicht, dass wir alles durch die Augen des einen anschauen sollen, der die Wahrheit ist? Es sind schon viele Kinder gestorben, weil sie einen Swimmingpool mit ihren Augen angeschaut und gedacht haben, er sei flach. Er sah flach aus, er fühlte sich flach an. Das hat viele Leben gekostet. Wir sollten Gottes Wort zum Maßstab nehmen. Vor ein paar Jahren starb ein bekannter Mann aus einer bekannten Familie. Die ganze Familie hatte eine Tragödie nach der anderen erlebt. Viele Mitglieder der Familie starben. Und dieser Mann unternahm mit seiner Frau und einem Freund seinen ersten eigenen Flug. Sie flogen durch ein Unwetter und es war sehr dunkel. Ich habe es auf National Geographic gesehen. Man wollte hinterher den Grund für den Absturz herausfinden. Es war ein sehr attraktiver Mann. Er starb. Und sie sagten, man habe Folgendes herausgefunden. Wenn man im Dunkeln fliegt und wenig Erfahrung hat, merkt man nicht, ob man nach oben oder nach unten fliegt. Es fühlt sich an, als würde man geradeaus fliegen, obwohl man nach unten fliegt. Sie nennen es dem Hosenboden nachfliegen. Man vertraut seinem Gefühl mehr als den Instrumenten. Die Instrumente sagen, du fliegst nach unten, aber es fühlt sich an, als würde man geradeaus fliegen. Freund, Das ist Gottes Instrument. Das ist Gottes Instrument. Gott sagt, er hat unsere Krankheiten getragen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Dein Körper sagt, aber ich spüre es nicht. Feiere das Abendmahl. Ich habe nicht gesagt, wenn du dich damit identifizierst, wirst du nie mehr krank sein. Aber fang irgendwo an. Du wirst feststellen, dass du immer weniger sündigst, je mehr du deine neue Identität in Christus annimmst. Und je mehr du dich damit identifizierst, dass du durch seine Wunden geheilt bist, wirst du zwar noch krank, aber immer weniger. Okay. Jesaja schreibt, fürwahr, er hat unsere Krankheiten getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Diese beiden Wörter, Krankheit und Schmerzen, heißen auf Hebräisch Koli und Makov. Koli heißt Krankheiten und Makov Schmerzen. Ich weiß noch, als ich das einem messianischen Juden erzählte, der Pastor in Jerusalem war. Ein sehr würdiger Herr. Er ist jetzt beim Herrn. Vor vielen Jahren saß ich mit ihm zusammen und erzählte ihm das. Und er gehörte zu denen, die nicht glauben, dass es heute noch Heilung gibt. Ich erzählte ihm von Jesaja 53 und fragte, steht da Koli und Makov? Und er las die Stelle. Ja, Ein sehr würdiger älterer Herr. Und ich fragte, heißt Koli Krankheiten? Oder sind das geistliche Krankheiten, wie manche Theologen sagen? Er sagte, nein, es sind immer körperliche Krankheiten. Und was ist mit Schmerzen? Sind das körperliche Schmerzen? Da schaute er den Text an. Er war sehr interessiert. Schauen wir uns diesen Vers in einer anderen Bibelübersetzung an. Übrigens, ich empfehle euch drei Konkordanzen zur Bibel. Die von Young, die von Strong und die von Cruden. Dann werdet ihr jung, stark und krude. In der Elberfelder Bibel heißt es hier, jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wird das auch an einer anderen Stelle zitiert? Ja. Matthäus 8. Damit erfüllt würde, das ist das Neue Testament, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist, der spricht, er hat unsere Gebrechen weggenommen und unsere Krankheiten getragen. Hier sind eindeutig körperliche Gebrechen und Schwachheit, Krankheiten und Schmerzen gemeint. Ganz klar. Bist du dir sicher, Pastor Prinz? Gut, da du noch nicht überzeugt bist, du kleine ungläubige Stimme, zeige ich dir mit Vers 16 den Kontext. Man darf einen Vers nie aus dem Zusammenhang reißen. Als es aber Abend geworden war, brachten sie viele Besessene zu Jesus. Und er trieb die Geister aus mit seinem Wort. Er befreite sie also von Dämonen. Und er heilte alle. Ich bin so froh, dass er alle heilte. Ich frage mich manchmal, ob die Leute ihre Bibel lesen. Jesus heilte nicht jeden Menschen in Israel, aber er heilte alle, die zu ihm kamen. Vergesst das nicht. Er heilte alle Leidenden, damit erfüllt würde, was durch den Propheten Jesaja gesagt ist. Er selbst nahm unsere Schwachheiten. In diesem Zusammenhang sind also eindeutig körperliche Krankheiten und körperliche Heilung gemeint. Die Bibel muss mit der Bibel ausgelegt werden. Amen. Gehen wir zurück zu Jesaja 53, Vers 5. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Schauen wir uns die Stelle in der Amplified Bible an. Aber er wurde um unserer Übertretungen willen verwundet. Übrigens, zerschlagen ist hier das richtige Wort, nicht geschlagen wie in anderen Übersetzungen. Er bekam nicht nur ein paar Beulen, nein, er wurde zerschlagen. Um unserer Bosheit willen. Und nun schaut her. Die für unser Wohlergehen erforderliche Strafe traf ihn. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Das hebräische Wort hier für Wohlergehen ist das Wort Shalom. Die Strafe für unseren Frieden traf ihn. Die Strafe, die dein Wohlergehen ermöglicht. Als Jesus die Strafe auf sich nahm, stand er immer wieder auf. Ich glaube, dass er zu Boden fiel, aber er stand immer wieder auf, damit ihr alle, deren Beine krank sind, wieder stehen könnt. Und falls ihr nicht laufen könnt, er stürzte, als er das Kreuz trug, damit ihr laufen könnt. Die Schläge haben alle wichtigen Nerven getroffen, damit ihr laufen könnt. Und doch ging er weiter. Kein Wunder, dass sie Simon riefen, um ihm zu helfen. All das hat er für dich und mich ertragen. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Übrigens, das Wort Wunden steht auf Griechisch in der Einzahl. 1. Petrus 2, Vers 24. Durch seine Wunde sind wir geheilt. Einzahl. Wunde. T.J. McCrossen sagte vor vielen Jahren, Er ist ein großartiger Griechischforscher. Und er sagte, wenn es, als Jesus gegeißelt wurde, auf seinem Rücken noch Streifen von unverletzter Haut gegeben hat, dann müsste das Wort hier im Griechischen in der Mehrzahl stehen, Wunden. Aber wenn sie Jesus gegeißelt haben, bis es auf seinem Rücken keine Haut mehr gab, genau das steht auch in den Psalmen, ich kann meine Knochen zählen. Und das ist Jesus passiert. Es war keine Haut mehr da. Dann muss es in der Einzahl stehen. Durch seine eine Wunde sind wir geheilt. Ich habe euch gesagt, dass er euch liebt. Er hätte das nicht ertragen müssen. Aber er hat uns so sehr geliebt. Mit dem ersten Schlag starb dein Krebs. Dein hoher Blutdruck ist weg. Deine Herzkrankheit ist verschwunden. Jede Arterie ist wieder durchgängig und weich. Gott sei Dank für die Wissenschaft, Gott sei Dank für die Medizin. Aber sie schaffen nicht, was die Wunden von Jesus schaffen. Manchmal geben einem die Ärzte Medikamente, sagen einem aber, dass man davon ein anderes Problem bekommt. Man muss also andere Medikamente nehmen, um das zu bekämpfen, was das Medikament macht. Und dann muss man wieder Medikamente nehmen. Und dann reden sie über die Gegenanzeigen. Hört ihr, Freunde? Die für unser Wohlergehen erforderliche Strafe traf ihn. Und durch seine Striemen sind wir geheilt. Zurück zu unserer ursprünglichen Übersetzung. Durch seine Wunden wurden wir geheilt. Ich will euch etwas sagen. Das Wort für Wunden ist Kavura. Sagt Kavura. Kavura bedeutet Striemen oder Wunde. Aber vor einigen Jahren habe ich etwas herausgefunden, denn ich liebe Hebräisch. Ich lerne so viel Hebräisch, wie ich kann. Mein Hebräisch ist schon fast so flüssig wie mein morgendliches Teegebräu. Pastor Prinz, der war jetzt aber wirklich flach. Ich weiß. Als ich Hebräisch gelernt habe, entdeckte ich, dass das Wort für Wunden, Kavura, nicht nur für die Wunde auf seinem Rücken steht, sondern auch für Gemeinschaft. Fellowship. Gruppierung. Association. Aus welcher Kavura kommst du? Ich habe es in Israel ausprobiert. Sie fragen dort bis heute, aus welcher Kavura kommst du? Aus welcher Gemeinschaft, welcher Gruppe kommst du? Das heißt bis heute Kavura. Kavura hat zwei Bedeutungen. Warum hat Gott, der das Hebräische geschaffen hat, gemacht, dass Kavura Wunde und Gemeinschaft heißt? Zurück zu 1. Korinther 10. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht das vertraute Teilnehmen? Das ist das griechische Wort, koinonia. Auf Hebräisch, kavura. Endlich, nach Jahren habe ich herausgefunden, warum das so ist. Gehen wir zurück zur Jesaja-Stelle. Seit ich die Stelle durch seine Wunden sind wir geheilt kenne, versteht mich nicht falsch. Seine Wunden waren echt. Durch die Wunden auf seinem Rücken sind wir geheilt. Ja, das ist die wichtigste Bedeutung. Aber versteckt zeigt uns Gott auch, wie wir daran teilhaben können. Durch Gemeinschaft mit diesen Wunden. Als ich wieder aus Israel zurückkam, fragte ich mich, Kavura, durch Gemeinschaft mit ihm. Wie mache ich das? Indem ich ihn lobe und einfach bei ihm bin? Kann Gott mir nicht einen Vers in der Bibel zeigen, in dem steht, was genau Gemeinschaft mit ihm ist? Ich habe ihn in 1. Korinther gefunden, wo steht, der Kelch des Segens ist Gemeinschaft mit dem Blut von Jesus. Und das Brot ist Gemeinschaft mit dem Leib von Jesus. So habe ich also Gemeinschaft mit dem Leib von Jesus, der für meine Heilung geschlagen wurde. Wenn du krank bist, solltest du ein großes Brot zu Hause haben und ein großes Glas. Ich weiß nicht, ob ich Wein empfehlen kann, wenn du jeden Tag viel davon trinkst. Tut mir leid, Schatz, aber Pastor Prinz sagt, dass ich jeden Tag viel davon trinken soll. Also habe ich diesen Wein gekauft, das musst du verstehen. Es ist nur für den Herrn, nur für den Herrn. Kommt mir nicht mit diesem Unsinn. Es ist ein schlechtes Zeugnis, wenn man betrunken ist. Ich möchte euch etwas sagen. Besorgt euch ein Brot. Unsere Becher braucht ihr nicht. Aber Pastor Prinz, warum sehen eure Becher so aus? Muss das so sein? Vergesst die Becher, das hat nur praktische Gründe. Aber sogar ein Krümel konnte den Teufel aus der Tochter der Frau austreiben. Es kommt also nicht darauf an, wie viel oder wenig es ist. Das Wichtige ist eure Erkenntnis. Übrigens, wenn du nicht gerettet bist, dann feier das Abendmahl nicht. Wir werden nachher das Abendmahl feiern. Ich dachte, dass wir das heute am Ende tun. Denn wenn wir es mit Glauben und Erkenntnis feiern, dann geschieht etwas. Dann feiern wir es nicht mit leerem Herz und leerem Kopf. Sonst ist es leer und nur ein Ritual. Okay? Ich komme zum Schluss. Seid ihr gesegnet worden? Wir kommen gleich zum Ende. Aber vorher möchte ich euch noch ein anderes Zeugnis vorlesen. Nachdem ich ein wunderbares Baby auf die Welt gebracht habe, bekam ich schwere postnatale Depressionen, schreibt Margaret aus Großbritannien. Es fühlte sich an, als läge die ganze Welt auf meinen Schultern. Die Depressionen wurden so schlimm, dass ich mir das Leben nehmen wollte. So schlimm können Depressionen werden. Doch das wunderbare Lächeln meines Babys ließ mich weitermachen. Eines Tages zeigte mir mein Bruder die Fernsehsendung von Pastor Joseph Prince. Obwohl ich Christin war, hatte ich noch nie jemanden das Evangelium so predigen hören. Ich erkannte meine herrliche Identität in Christus und dass Gott mich liebt. Das hat mein Leben verändert. Ich fing an, jeden Tag seine Sendung zu schauen und nahm alle auf. Ich fing auch an, meine Gerechtigkeit in Christus zu bekennen und das Abendmahl zu feiern, während ich daran dachte, wem ich gehöre. Seitdem ist mein Leben anders geworden. Meine postnatale Depression ist verschwunden. In meiner Ehe, im Leben meiner Kinder und in meiner Familie ist es hell. Meine Familie erlebt täglich den Segen der Gegenwart Gottes. Amen. Aber Pastor Prince, was ist, wenn Familienangehörige im Krankenhaus sind? Kann man das Abendmahl für sie feiern? Hört euch die folgende Geschichte an. Vielleicht wird sie euch eines Tages bei einem Verwandten oder jemand anderem helfen. Colin aus Indien schreibt, im Oktober 2015 musste Rama, die Schwiegermutter der Schwester meiner Frau, nach einem Schlaganfall ins Krankenhaus. Die rechte Seite ihres Körpers war gelähmt. Sie hatte außerdem einen sehr hohen Blutzuckerspiegel, was Schlaganfälle verschlimmern kann. Ihr Arzt stellte auch fest, dass ihre Speiseröhre verdreht war und legte ihr eine Magensonde, damit sie nicht an ihrem Essen und Trinken ersticken würde. Meine Frau und ich hatten Depesh, Ramas Sohn, die DVDs der Predigten von Pastor Prince über das Abendmahl und das Salböl gezeigt. Im Krankenhaus betete er mit dem Salböl für Rama. Nach 5 Minuten bewegte sie ihre rechte Hand. Die Familie feierte auch das Abendmahl. Obwohl wir in einer anderen Stadt waren, feierten wir es im Glauben mit ihnen. Das kann man machen, der Herr kann aus der Entfernung heilen. Amen. An diesem Abend gewann Rama die volle Beweglichkeit ihres rechten Armes und Beines zurück, konnte aber nicht stehen, weil ihr das Gleichgewicht fehlte. Am nächsten Tag lief sie 2-mal selbstständig durch die Station, ohne das Gleichgewicht zu verlieren. Schlaganfall und hoher Blutzucker. Doch sie konnte die Milch nicht schlucken, die man ihr gab. Der Arzt wollte erneut eine Magensonde legen, eine sehr schmerzhafte Prozedur. Das blieb Rama erspart, da sie wieder normal essen konnte, nachdem die Sonde entfernt worden war. Ihre Speiseröhre war nicht mehr verdreht. Am 4. Tag wurde Rama entlassen. Ein anderer Patient, der am gleichen Tag wie Rama mit der gleichen Diagnose eingeliefert worden war, hatte noch nicht einmal seine Augen geöffnet. Gleiche Diagnose am gleichen Tag eingeliefert und am 4. Tag waren die Augen immer noch geschlossen. Der Bruder meiner Frau ist Arzt und sagte uns, dass Ramas Heilung medizinisch unmöglich war. Ihr Blutzucker war in der darauffolgenden Woche instabil. Wir erzählten ihr, was wir von Pastor Prince über das Loslassen gelernt hatten, damit Gott sich darum kümmern kann. An diesem Abend feierten Rama und ihre Tochter das Abendmahl. Jetzt feierte Rama es selbst. Wenn dein Angehöriger bewusstlos oder im Krankenhaus ist, kannst du es auch stellvertretend für ihn tun. An diesem Abend feierten Rama und ihre Tochter das Abendmahl und sagten zum Herrn, dass sie es nicht können, aber er schon. Danach stabilisierte sich der Blutzuckerspiegel. Rama ist jetzt eine begeisterte Christin. Preis den Namen Jesus. Amen. Gott ist so gut. Amen. Der letzte Teil ist sehr interessant für alle, die sich alt fühlen. Mit 12 dachte ich, 30 wäre sehr alt. Und dann wurde ich 30. Da dachte ich, 40 wäre sehr, sehr alt. Als meine Mutter 40 oder Mitte 30 war, dachte ich, sie wäre sehr alt. Ihr schaut mich alle an, als wüsstet ihr nicht, wovon ich rede. Aber ganz gleich, ab wann man meint, alt zu sein, ich möchte euch etwas sagen. In der Bibel heißt es, in Psalm 92, schaut her, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Libanon-Zedern sind sehr berühmt. Ich will euch eine Zeder zeigen. So sieht eine Zeder aus. Es ist ein majestätischer und wunderschöner Baum. Die Libanon-Zedern sind Zedern, die für Salomos Tempel verwendet wurden, das teuerste Gebäude, das je als Haus Gottes erbaut wurde. Majestätisch. Und in Psalm 92 heißt es, der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum. Eine Palme produziert auch mit 100 Jahren noch Öl. Ist das nicht erstaunlich? Ein Palmbaum ist so fruchtbar, dass man seine Samen überall findet. Na, was sagt ihr dazu? Selbst im Alter ist er noch fruchtbar. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Übrigens, Zedernholz ist sehr robust. Das habe ich in den Rocky Mountains gelernt, wo ich vor vielen Jahren mit Wendy im Urlaub war. Wir kamen an ein paar Zedern vorbei und ich hielt an, weil sie in der Bibel vorkommen. Das fand ich sehr interessant. Und bei diesen Zedern stand ein Schild, auf dem es hieß, dass Zedernholz praktisch unzerstörbar ist. Kein Insekt kann es zerstören. Der intensive Duft der Zeder vertreibt alle Parasiten. Deswegen kann man Zedernholzstückchen zwischen die Kleidung legen. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Besuch nicht nur den Gottesdienst, sondern sei hier gepflanzt. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen. Wo? Draußen, an ihren Arbeitsstellen und in ihrer Familie. Die hier gepflanzt sind, werden draußen gedeihen. Die Vorhöfe sind draußen. Nächster Vers. Noch im Alter tragen sie Frucht. Im Alter. Den Jahren nach sind sie alt. Aber der Mensch ist es nicht, weil er immer noch Frucht trägt. Großmütter und Großväter, das ist für euch. Ihr mögt ein hohes Alter erreicht haben. Wenn ihr anderen sagt, wie alt ihr seid, sagen die, was? Aber ihr tragt immer noch Frucht. Wenn man ein bestimmtes Alter erreicht, heißt es, trocknet man aus. Aber Abraham zog nicht seinen Leib in Betracht, der schon erstorben oder ausgetrocknet war. Auch nicht den erstorbenen Mutterleib der Sarah, sondern wurde stark durch den Glauben, indem er Gott die Ehre gab. Wir schauen nicht auf die natürlichen Umstände, sondern auf Gottes Wort. Gut, hat Pastor Prince keine Mühe gescheut, euch die Bibel auszulegen? Habe ich das? Ja. Noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftvoll und frisch. Saftvoll und frisch. Ich wünschte, ich könnte es euch auf Hebräisch zeigen. Saftvoll heißt dort Dashenim. Das bedeutet kräftig und rüstig. Dieser alte Mann ist noch sehr rüstig. Wisst ihr, was rüstig heißt? Kräftig robust. In Jesaja 40 heißt es, selbst Knaben werden müde und junge Männer straucheln und fallen. Aber die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, dass sie auffahren mit Flügeln wie Adler, dass sie laufen und nicht matt werden, dass sie wandeln und nicht müde werden. Was ist ihr Geheimnis, dass sie auf den Herrn harren? Schreibt euch das auf. Das hebräische Wort für auf den Herrn harren ist das Wort für zusammenfügen oder Gemeinschaft. Kava. Auf Hebräisch heißt es Kava. Kava bedeutet verflochten. Ein verflochtenes Seil ist stark. Wenn du mit dem Herrn verflochten bist, wirst du laufen und nicht müde werden. Wirst du aufsteigen mit Flügeln wie Adler und Gott wird deine Jugend erneuern, wie bei Kaleb, der im Alter von 85 Jahren zu Josua sagte, gib mir diesen Berg. Wie bei Mose, über den es in der Bibel heißt, dass seine Augen nicht trüb waren und seine Kraft nicht nachgelassen hatte, als er mit 120 Jahren starb. Das hat Gott für sie getan. Und sie waren sogar unter dem Gesetz. Wie viel mehr können dann wir das haben, die wir einen besseren Bund haben? Ihr Bund gründete sich auf das Blut von Ochsen und Lämmern. Unser Bund gründet sich auf das unvergängliche, herrliche, kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus. Amen. Hört ihr, Freunde? Are you listening, people? Aber wie schafft man das, Pastor Prince? Wie schafft man das? Saftvoll bedeutet also rüstig. Und frisch heißt auf Hebräisch Ra'anan. Das bedeutet grün. Wenn die Juden heute grün sagen, benutzen sie das Wort Ra'anan. Sie werden rüstig und immer grün sein. Wie gefällt euch das? Dann bist du wie ein Baum, der über 100 Jahre alt, aber ganz grün ist. Und die anderen sind mit 30 oder 40 schon braun. Immer grün. Du kannst immer grün sein. Warum will Gott das? Warum will Gott das für seine Leute? Es geht dabei nicht nur um dich, sondern auch darum zu verkünden, dass der Herr gerecht ist. Er ist mein Fels und kein Unrecht ist an ihm. Die Leute rundherum sollen erleben, dass Gott verkündet wird und dass er ein guter und gerechter Gott ist. Sie sollen Gottes Volk anschauen und das sehen. Aber hier steht nicht, wie das passiert, oder? Gehen wir noch einmal zurück zum ersten Teil. Er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Die Libanon-Zeder ist also ein Schlüssel. Diese Leute werden also im Alter noch Frucht bringen. Sie sind immer noch grün und kräftig, aber hier steht nicht, was sie getan haben, oder? Das verrate ich nächste Woche. Möchtet ihr es jetzt wissen? Habt ihr so viel Zeit? Na, wollt ihr es wissen? Nur ein Vers, okay? Schaut her. Sagt, Zeder auf dem Libanon. Als Gott mir das gezeigt hat, kannte ich diese Stelle schon lange. Aber als er mir das gezeigt hat, bin ich in meinem Zimmer fast bis an die Decke gesprungen. Ich hatte mir seit Jahren den Kopf darüber zerbrochen. So sehr, dass er fast zu rauchen anfing. Ich dachte, Frucht im Alter bringen. Immer grün, kraftvoll sein, Frucht tragen, in den Vorhöfen gedeihen, wie die Zeder auf dem Libanon, wie ein Palmbaum. Ich grübelte und grübelte. Hier steht nicht, wie das passiert. Und dann sagte Gott auf einmal während meines Bibelstudiums, siehst du nicht den Schlüssel? Der Gerechte wird sprossen wie ein Palmbaum, er wird wachsen wie eine Zeder auf dem Libanon. Legen wir die Bibel mit der Bibel aus. Ich will euch einen Vers aus Psalm 104 zeigen. Die Bäume des Herrn stehen voll Saft. Hier steht ebenfalls voll Saft. Immergrün, saftvoll. Frucht bringen im Alter, voll Saft. Die Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Aha, das ist unser Schlüssel. Wenn ihr denkt, dass es hier nur um Bäume geht, denkt noch einmal nach. Gott sagt, du sollst dem Ochsen nicht das Maul verbinden, wenn er drischt. Und Paulus schreibt, denkt ihr, es geht hier um Ochsen? Natürlich kümmert sich Gott um die Tiere. Aber geht es wirklich um Ochsen, wenn er sagt, verbindet dem Ochsen nicht das Maul, wenn er drischt, lasst ihn fressen, seid nicht wie die Singapurer? Ihr wisst, was ich meine. Gott sagt, lasst ihn fressen, lasst ihn fressen. Aber geht es Gott hier wirklich nur um Ochsen? Nein. Paulus sagt, Gott meint damit den Pastor, der das Wort Gottes auslegt. Lasst ihn den Segen haben. Das ist sein Job. Bezahlt ihn dafür. Das ist sein Job. Paulus redet im Korintherbrief darüber. Lest es nach. Aber darüber will ich gar nicht predigen. Was ich damit sagen will, ist, wenn Gott Bilder verwendet wie den Ochsen, dem man das Maul nicht verbinden soll, dann meint er damit Pastoren, die davon abhängig sind, dass Leute sie aus freien Stücken bezahlen. Gott sagt, vergesst das nicht. Lasst ihn fressen. Und jetzt schaut her. Wenn Gott davon spricht, dass die Bäume des Herrn voll Saft sind, die Zedern auf dem Libanon, dann meint er damit nicht Libanon-Zedern, sondern Menschen, die Frucht bringen werden. Das sind Menschen. Ein Bild dafür, wie unzerstörbar, voll Saft, grün und stark sie werden. Möchtet ihr das? Kontext. Legen wir die Bibel mit der Bibel aus. Und dafür ist der Kontext wichtig. Schauen wir uns den Vers vorher an. Gott schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut. Gott schenkt Öl, den Heiligen Geist, das das Angesicht des Menschen glänzend macht. Und Gott schenkt Brot, das das Herz des Menschen stärkt. Ich sage euch, das einzige Brot, das das physische Herz des Menschen stärken kann, ist das Abendmahlsbrot. Denn durch seine Wunden sind wir geheilt. Freunde, ich bin hier, um euch zu sagen, dass der Wein und das Brot die Gemeinschaft sind, durch die ihr wie Zedern auf dem Libanon werdet, voll Saft. Als ich das erkannt hatte, ich sage euch, es war wow. Wisst ihr, warum ich das predige? Ich predige das, damit ihr nicht mit leerem Herzen und nicht ohne Erkenntnis zum Abendmahl kommt, wenn jemand aus eurer Familie eine schlechte Diagnose bekommen hat. Wartet, hört erst die Predigt. Und danach feiern wir das Abendmahl. Dann geschieht etwas. Denn alles, was Gott verheißt, muss durch Glauben geschehen. Glaube kommt durch das Hören und Hören durch das Wort Gottes. Hört ihr, Freunde? Amen. Das alles geschah wegen der Sünde des Menschen. Damit will ich schließen. Der Mensch aß von dem verbotenen Baum. Und wisst ihr was? Gott sagt, durch Essen könnt ihr wieder unter den Segen kommen. Hört ihr? Durch den Leib von Jesus. Es ist der Leib von Jesus. Als die Jünger in Lukas 24, das habe ich euch gesagt, oder? Habe ich euch Lukas 24 gezeigt? Nicht? Okay, dann schauen wir uns noch schnell Lukas 24 an. Ganz schnell, als Jesus von den Toten auferstand. Nur kurz, okay? Ich kann das nicht für einen anderen Gottesdienst aufsparen. Vielleicht kommt ihr ja nie wieder. Also, Lukas 24. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tisch saß, nahm er das Brot. Das war nach seiner Auferstehung, am Abend des gleichen Tages, an dem er von den Toten auferstanden war. Er war bei zwei Jüngern in Emmaus. Ich glaube, es war ein Ehepaar. Und er nahm den Platz des Gastgebers ein. Er spielte Gastgeber. Er nahm das Brot, sprach den Segen, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen geöffnet und sie erkannten ihn und er verschwand vor ihnen. Wann wurden ihnen die Augen geöffnet? Wann erkannten sie ihn? Als er das Brot brach. Die ganzen 11,5 Kilometer lang erkannten sie ihn nicht. Erst als er das Brot brach. Das bedeutet etwas, Freunde. Ich habe eine ganze Predigt über die Straße nach Emmaus ausgearbeitet, als Gott mir zeigte, dass dies ein Bild oder Gegenstück dazu ist, was beim Sündenfall im Garten Eden geschah. Denn wir haben jedes Mal ein Paar, Mann und Frau. Das eine Paar, Kleopas und Frau Kleopas, geht zurück nach Emmaus. Im Garten Eden ging der Herr mit Adam und Eva in der Kühle des Abends spazieren. Hier geht der Herr Jesus mit ihnen. Versteht ihr? Was hier verloren war, wurde dort wiederhergestellt. In der Bibel steht, dass ihre Augen verschlossen waren, sodass sie Jesus nicht erkannten. Ihre Augen wurden gehalten. Er wollte, dass sie ihn im Wort erkannten und nicht nur körperlich. Und was geschah am Ende im Garten Eden? Der Teufel verführte die Frau und sie verführte den Mann dazu, die Frucht zu essen. Stimmt's? Und ihre Augen wurden geöffnet. Aber für das Falsche. Sie erkannten nicht Gott, sondern sich selbst. Sie sahen, wie sündig, schmutzig und nackt sie waren. Aber in Emmaus, bei der Wiederherstellung, wurden ihre Augen auch geöffnet und sie sahen nicht sich, sondern ihn. Das wollte ich euch zeigen. Diese beiden Bilder, diese beiden Geschichten wollte ich euch zeigen. Adam und Eva aßen vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen, aber nicht vom Baum des Lebens. Das wollte ich euch zeigen. Das Abendmahl ist der Baum des Lebens. Er ist deine Gerechtigkeit. Er ist deine Heiligkeit. Seid ihr gesegnet? Hier fand die Wiederherstellung statt. Und wisst ihr, was dann geschah? Er verschwand. Übrigens, dass er verschwand, heißt nicht, dass er sie verließ. Er verschwand nur vor ihren Augen. Er war immer noch da, er würde sie nie verlassen. Und dann gingen sie die 11 Kilometer zurück. Nach dem Abendmahl konnten sie noch einmal 11 Kilometer laufen. Sie gingen zurück zu den anderen Jüngern und sagten, hey, wir haben den Herrn gesehen. Lesen wir weiter. Und sie selbst erzählten, was auf dem Weg geschehen war und wie er von ihnen am Brotbrechen erkannt worden war. Das sagten sie den anderen. Und jetzt schaut her. Während sie aber davon redeten, vom Brotbrechen, trat Jesus selbst in ihre Mitte. Und er spricht zu ihnen, Shalom. Er kam dazu, als sie über das Brotbrechen sprachen. Der Herr liebt das. Und deswegen ist er auch gerade hier. Während sie über das Brotbrechen sprachen, erschien Jesus unter ihnen. Glaubt ihr, dass er in diesem Moment vom Himmel herabgekommen war? Nein, er war die ganze Zeit da. Er hatte sie nie verlassen. Mit anderen Worten, von Brot zu Brot. Er verschwand, er erschien. Nehmt es und verkündigt damit den Tod des Herrn, bis er kommt. Mit bis er kommt ist in erster Linie gemeint, bis er in den Wolken kommt, um uns alle zu entrücken. Aber es kann auch bedeuten, nehmt es, bis er kommt und sich euch offenbart. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin gesegnet worden. Ich glaube, ihr seid jetzt wirklich bereit für das Abendmahl. Seid ihr bereit? Teilt das Abendmahl aus. Habt ihr es in der Hand? Seid ihr bereit? Denkt daran, es geht nicht darum, dass ihr euch eurer Krankheit bewusst seid, sondern dass ihr euch Jesus bewusst seid. Denkt an ihn. Ich sage es nochmal. Wahrlich. Ich muss es noch einmal sagen. Und ich will es auch allen Pastoren sagen. Manchmal betet euch der Pastor alles Wort für Wort vor. Ich finde, dass wir damit aufhören sollten. Ihr seid groß genug und alt genug. Redet selbst mit Gott. Betet selbst. Lass nicht Pastor Lawrence das Mädchen für dich küssen. Das Wort anbeten bedeutet auch den Herrn küssen. Küss den Herrn selbst. Du weißt selbst, was du sagen musst. Wichtig ist, sei dir des Herrn bewusst. Er sagt, tut es zu meinem Gedächtnis, nicht zu eurem Gedächtnis, nicht zu dem deiner Probleme oder deiner Krankheit. Denk nicht an dich. Es geht um ihn. Schauen wir auf ihn, wie schön er ist. Schön wie die Zedern des Libanon. Schaut darauf, wie majestätisch er ist, voller Barmherzigkeit, Freundlichkeit und Güte. Und wie liebevoll er ist, wie mitfühlend. Er kam freiwillig auf diese Erde, um am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Aber bevor er ans Kreuz ging, ging er freiwillig an den Marterpfahl und ließ sich geißeln. Sie schlugen und schlugen und schlugen ihn. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Durch seine Wunden, durch seinen Striemen. Sein Rücken war ganz aufgerissen. Seht ihr das im Geist vor euch? Als die Peitsche seinen Rücken traf, starb dein Krebs und dein Tumor verschwand. Als die Peitsche seinen Rücken traf, wurde dein Blutdruck wieder normal. Als die Peitsche seinen Rücken traf, verschwand deine Schlaflosigkeit. Woran du auch leidest, sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich durch deine Wunden geheilt bin. Sag es ihm, durch deine Wunden bin ich geheilt. Vielleicht sind es mehrere Dinge. Sag zu ihm, durch deine Wunden, danke Herr. Es ist ein Moment des Dankes, nicht der Bitte. Danke Herr, durch deine Wunden ist es getan. Du musst ihn nicht bitten, es noch einmal zu tun. Du kannst ihm dafür danken. Das ist ein Moment der Eulogia, des Dankens. Danke, Herr, durch deine Wunden ist mein Herz geheilt. Durch deine Wunden bin ich von meiner Vergesslichkeit geheilt. Durch deine Wunden ist mein Gehirn geheilt. Durch deine Wunden sind meine Gedächtnislücken geheilt. Durch deine Wunden sind meine Knöchel geheilt. Durch deine Wunden sind meine Knie geheilt. Was es auch ist. Seht ihr es? Wiederholt es nicht nur wie ein Papagei, ihr müsst es sehen. Seht ihr ihn, wie er eure Wunden trägt? Wenn ihr soweit seid, dann esst. Hebt den Kelch. Im Blut von Jesus ist die Vergebung all unserer Sünden. Denkt daran, ihr trinkt nicht, damit euch vergeben wird. Ihr trinkt, weil euch vergeben ist. Wenn du nicht gerettet bist und noch nicht an Jesus glaubst, dann solltest du es nicht nehmen. Leg es beiseite. Es ist nur für Gläubige. Euch sind all eure Sünden vergeben, weil er sein Blut vergossen hat. Trinkt in dem Bewusstsein, dass all eure Sünden vergeben sind. Durch das Blut von Jesus gibt es in eurem Leben keine unvergebene Sünde. Und durch das Blut von Jesus gibt es in deinem Leben und in deiner Familie keinen Fluch. Christus hat dich durch sein Blut von jedem Fluch erlöst. Wir trinken. Amen. Hast du schon dein Leben Christus anvertraut? Gott wird dir die Erlösung nicht aufzwingen. Er wartet darauf, dass du ihn einlädst. Willst du Ja zu ihm sagen? Sag Ja. Ich glaube an den Herrn Jesus Christus als meinen Retter, weil er mich geliebt und sich für mich geopfert hat. Wenn du das möchtest, dann bete dieses Gebet mit. Sag aus ganzem Herzen, Vater im Himmel, ich glaube, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Er starb am Kreuz für meine Sünden und ist von den Toten als mein Hirte und mein Retter und mein Hohepriester auferstanden. All meine Sünden sind vergeben. Ich bin ein Kind Gottes. Ich bin die Gerechtigkeit Gottes in Christus. Und ich bin dreifach gesegnet. Jesus Christus ist mein Herr. Im Namen von Jesus. Amen. Preist den Herrn, steht auf. Wenn du gerade mitgebetet hast, dann bist du nun ein Kind Gottes. Ab jetzt darfst du am Abendmahl teilnehmen. Preist den Herrn. Seid ihr nicht froh, dass ihr hier seid? Schaut euch an. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber über diesem Raum liegt eine Wolke der Herrlichkeit. Während der ganzen Predigt war diese Wolke der Herrlichkeit hier. Hebt eure Hände. Der Herr segne euch in der kommenden Woche. Der Herr segne euch mit dem Segen Abrahams, dem Segen aus 5. Mose 28. Der Herr bewahre euch und eure Lieben in der kommenden Woche vor jeder Infektion, jedem Angriff, vor jeder Angst, vor Gefahren, Unfällen und Tragödien. Der Herr bewahre euch und eure Lieben vor Schäden durch Smog. Der Herr bewahre euch und eure Lieben vor jeder Gefahr und allem Bösen. Der Herr lächelt euch zu. Sein Angesicht leuchtet über euch. Möget ihr in der kommenden Woche überall sein Lächeln und sein leuchtendes Angesicht entdecken. Aufgrund dessen, was Jesus getan hat, freut er sich über euch. Er freut sich über euch, weil ihr am Platz von Jesus steht. Er behandelt euch wie Jesus. Der Herr erhebe sein Angesicht auf euch und schenke euch großes Wohlbefinden und Shalom. Denn der Preis für diesen Shalom ist bezahlt worden. Nehmt ihn im Namen von Jesus an. Amen. Ja, Gott segne euch. Bis bald.